Erklären Sie uns bitte die Hintergründe. Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Situation weiter sehr unklar ist. Also es gab ja gestern Abend schon eine totale Hängepartie, wo auch über Stunden vollkommen unklar war, ob der Polizeinotstand erklärt wird. Er wurde dann erklärt. Jetzt ist die Leitung leider abgebrochen. Wir versuchen es gleich noch einmal. Erstmal kurz Musik.